Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 54 des Gabelbissen-Podcasts. Ja, wenn ich so meine Blicke durchs Fenster schweifen lasse, okay, ja, sehe ich momentan schwarz. Es ist 17 Uhr, wo ich aufnehme und da ist in unseren Breiten gerade leider kein natürliches Licht mehr zu sehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich so meine Blicke rausschweifen lasse, da kann ich sehen, der Herbst hat uns voll im Griff. Ja, und wenn ich so kulinarisch an Herbst denke, fallen mir persönlich einmal zwei Dinge ein. Auf der einen Seite das Martini-Gansl. November ist ja die Martini-Gans-Zeit schlechthin. Dazu habe ich aber bereits eine Folge gemacht. Wer sie noch nicht gehört hat, den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ja, und auf der anderen Seite fällt mir Wild ein. Ja, Wild gibt es ja verschiedenste Arten. Man kann eigentlich viele verschiedene Rezepte damit machen und es ist auch was typisch Österreichisches. Und da habe ich mir doch gedacht, nehmen wir doch einfach diese Thematik her und schauen uns in der Folge 54 mal das wilde Österreich etwas genauer an. Bevor ich jedoch anfange, möchte ich noch kurz meine persönliche Meinung zur Jagd kundtun. Keine Sorge, das dauert jetzt nicht lang. Ich selbst bin kein Jäger, könnte es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen zu werden. Also die Jagd ist nichts, was mich persönlich jetzt als Hobby oder wie man es auch immer nennen will, interessieren würde. Auf der einen Seite finde ich die Jagd in Ordnung, wenn es im Rahmen bleibt, sprich für Nahrungsmittel oder wenn leidende Tiere herausgeschossen werden, die zum Beispiel an einer schweren Krankheit leiden und einfach kein schönes Leben mehr haben, da finde ich es okay. Wo ich hingegen großes Problem damit habe, ist, wenn man aus Spaß jagen geht. Sprich, man geht in den Wald, schießt einfach einen Hirsch, Reh, egal was, nur um eine Trophäe zu sammeln. Das finde ich persönlich nicht okay, aber damit muss sich jeder Jäger mehr oder weniger selber klar werden. Okay, genug des Ganzen. Kommen wir zum eigentlichen Inhalt der heutigen Folge. Österreich war ja eigentlich, wenn man sich die Geschichte so ansieht, eigentlich immer schon ein Jagdland. Heutzutage gibt es so circa 110.000 registrierte Jäger in Österreich. Das ist durchaus eine ganz schöne Menge. Und warum die Jagd hier besonders beliebt ist, das hat mehrere Gründe. Zunächst kann man global sagen, die Naturvielfalt, die Österreich zu bieten hat. Ich habe auf der einen Seite unterschiedlichste Geländearten und das macht ja, was ich mir habe sagen lassen, die Jagd auch interessant. Auf der einen Seite in Ebenen zu jagen und dann wieder mal im dicht bewaldeten Gebiet oder im Hochgebirge. Aber auf der anderen Seite findet man in Österreich den Großteil des europäischen Wildbestands. Okay, damit meine ich jetzt nicht die Tiere, die in Europa leben, leben primär in Österreich, sondern die Arten. Das breite Spektrum, das wir in Europa haben, diese Arten findet man auch immer wieder in Österreich. Ja, und noch kurz zur Statistik. 98% der Landesfläche von Österreich werden jagdtechnisch bewirtschaftet. Und kann man sagen, da kommen so circa pro Jäger 75 Hektar, die er bejagen darf, muss, je nachdem wie man sieht. Bei der Jagd wird ja zwischen zwei Arten von Wild unterschieden. Da haben wir zunächst das Hoch- und das Niederwild. Der Hirsch zum Beispiel wäre, also das Rotwild, wäre ein Hochwild. Das Reh hingegen ein Niederwild und interessanterweise der Fuchs wieder Hochwild. Wie kann das sein? Ich war ja früher mal der Meinung, Hochwild sind Tiere wie das Rotwild, das groß ist, oder ein Elch wäre ja auch sowas. Und das Reh ist ja doch eher klein, somit Niederwild, aber der Fuchs ist ja eigentlich noch kleiner als ein Reh und ist Hochwild. Naja, das Ganze ist historisch bedingt und hat, wie es vielleicht jetzt schon vermutet, überhaupt nichts mit der Größe zu tun. Das Ganze geht auf den Adel und den Klerus zurück. Und zwar, das Hochwild wurde in seiner Zeit nur vom höheren Adel bejagt. Sprich generell alle fürstlichen Adeligen, sprich in Österreich wäre das zum Beispiel das Kaiserhaus gewesen. Es gibt aber auch noch andere hohe adelige Vertreter. Kann man jetzt nicht so genau sagen, weil das in Europa seinerzeit noch heute noch unterschiedlich definiert ist, was hoher Adel ist und was nicht. Das Niederwild hingegen wurde vom, ja, wie der Name vermuten lässt, niederen Adel unter anderem gejagt. Dazu zählen zum Beispiel die Freiherren, diverse Grafschaften, sprich alle mit kleinen Ländereien. Aber Niederwild durfte auch noch vom Klerus und dem Volk geschossen werden. Das Ganze ist im Mittelalter entstanden und man wollte somit irgendwie verhindern, dass unter Anführungszeichen das gemeine Fußvolk jetzt alles jagen kann. Es sollte einfach einen Unterschied geben. Der hohe Adel sollte das Privileg haben, einen großen, prächtigen Hirschen schießen zu dürfen. Das dürfte der einfache Bauer natürlich nicht. Und darum hat man da so unterschiedliche Wildarten eingeführt. Also das kategorisiert, sagen wir mal so. Übrigens, ich habe ja vorher das Kaiserhaus erwähnt und da gibt es noch eine nette kleine Anekdote zum Kaiser Franz Josef, der sicherlich vielen ein Begriff ist. Der hatte ja in Wien, oder damals war es noch nicht in Wien, ein eingezäuntes, unter Anführungszeichen, Jagdgebiet. Das Ganze war mit einer Mauer umzogen. Und zwar der sogenannte Lainzer Tiergarten. Das Gebiet gibt es übrigens heute noch, kann ich jedem nur empfehlen. Da kann man wunderschön drin spazieren gehen. Es gibt jede Menge Wild zu beobachten, entweder in eigenen Gattern oder auch freilebend. Also natürlich in dem ganzen Gebiet drinnen freilebend. Ja, und das Gebiet war eben, wie gesagt, das persönliche Jagdgebiet vom Kaiser. Und dort hat er immer Wild geschossen. Ja, und man sagt so, das soll so gewesen sein, dass Kaiser Franz Josef nicht gerade der beste Schütze war. Und natürlich wollte man ja dem Kaiser immer wieder Erfolge zutun und ihm halt gut bei Laune halten. Und so sagt man eben, dass bereits geschossenes Wild auf einem Fuhrwagen montiert wurde. Und das haben die Diener dann mehr oder weniger gezogen. Kaiser hat mir gesagt, schauen Sie, Herr Kaiser, da drüben hat man braucht Hirschen. Der hat abgedrückt, die Diener haben das Wild schnell gelöst, das ist zu Boden gefallen. Der Kaiser war hoch erfreut, weil er hat ja doch ein Tier geschossen und alle waren somit glücklich. Ob stimmt, ja, weiß es nicht so genau, aber die Geschichte geht eben herum. Ein Begriff, der immer wieder im Zusammenhang von Wild kommt, wäre das Wildbrett. Brät jetzt nicht wie von der Bratwurst mit Umlaut A geschrieben, sondern mit E wie Emil, Wildbrät. Und den Begriff hat man sicherlich schon mal gehört. Und eigentlich ist das ganz was Banales, denn es bedeutet nichts anderes als Fleisch von Wildtieren. Sprich, wenn ich einen freilebenden Hirschen habe und von dem jetzt ein Stück kaufe, dann habe ich Wildbrät gekauft. Das Wildfleisch hat ja im Gegensatz zu gezüchteten Fleischarten, wie zum Beispiel dem Schwein, aber auch in Gefangenschaft gehaltenen und gezüchteten, unter Anführungszeichen, Wildtieren, einen ganz speziellen Geschmack. Er wird, ich sag's gleich dazu, nicht von allen geschätzt, sprich, Wildfleisch ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Und wenn man wirkliches Wild hat, schmeckt es eben ganz intensiv nach, naja, nach Wild. Es ist schwer zu erklären, wie es genau schmeckt, weil ein Hirsch zum Beispiel hat doch einen anderen Geschmack als ein Wildhase. Was Wildfleisch auch besonders auszeichnet, ist, dass es besonders fettarm ist. Das kommt aufgrund der vielen Bewegungen, die die Tiere haben. Weil wenn ich so schaue, ja, ein Zuchtschwein, was bewegt sich denn das groß? Ein Rothirsch, Rotwild, das läuft doch den ganzen Tag rum. Da ist schon mehr Muskelmasse da. Es verbrennt einfach mehr. Zusätzlich ist es noch sehr nährstoffreich und man erkennt es eigentlich relativ einfach. Denn die Farbe von Wildfleisch ist in der Regel immer ziemlich dunkel. Besonders schön kann man das beim Haus- und beim Wildhasen erkennen. Der Haushase ist eher ziemlich hell in der Farbgebung und der Wildhase eben ziemlich dunkel. Ein kleiner Tipp noch zur Verarbeitung, wenn ihr Wildfleisch zu Hause habt, egal ob es jetzt ein Hirsch ist, ein Reh ist, egal, immer durchgaren. Es muss wirklich komplett gegart werden. Denn dadurch kann man das Risiko quasi gegen Null bringen, dass man sich irgendwelche Krankheiten holt. Denn Wildfleisch natürlich wird nicht mit Antibiotikum und anderen Sachen gefüttert, kommt natürlich immer wieder mit diversen Erregern in Kontakt, wird vielleicht von fremden Tieren gebissen, somit haben da Erreger drin etc. Und das kann man natürlich nur durch komplettes Garen abtöten. Dann ist natürlich überhaupt kein Problem, wenn man Wildfleisch konsumiert. Und man findet auch in ausgewählten Feinkostläden Rohprodukte wie Rohschinken etc. Dazu muss man sagen, diese Tiere stammen aus einer kontrollierten Zucht und da ist generell das Risiko eher gering, dass man sich was holt oder dass das mit Krankheitserregern befallen ist. Wer jetzt skeptisch ist und sagt, oh Gottes Willen, ich werde nie wieder Wildfleisch essen, keine Sorge. Wenn man das wirklich ganz normal gart, da kann nichts passieren. Ich habe schon so viel davon gegessen, mir geht's noch immer gut. Also macht euch deswegen jetzt bitte keine Sorgen. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass man zum Beispiel Hirschsteak macht, das nicht Rare oder Medium macht, sondern wirklich Well Done. So, schauen wir uns mal an, was für Vertreter wir denn hier in Österreich bekommen und was hier so bejagt wird klassischerweise. Das größte Tier wäre der Hirsch, konkret gesagt wäre das Rotwild, denn Rotwild ist eine Hirschart und dann auch noch die größte in Österreich lebende. Das war früher eigentlich einmal ein Steppentier, durch die ausbreitende Zivilisation wurde der Lebensraum somit stark verkleinert. Die Tiere haben sich immer mehr zurückgezogen und der Bestand ist somit nicht mehr so groß, wie es noch vor vielen, vielen Jahren mal war. Für die Küche wird der Hirsch heutzutage nicht mehr als Wildtier geschossen, also das Rotwild, Entschuldigung, sondern der wird primär gezüchtet. Da gibt es eigene große Gehege, wo man eben das Rotwild züchtet. Dadurch hat er einen anderen Geschmack. Er ist nicht so stark aromatisch jetzt wie freilebende Tiere. Man hat nicht den typischen Wildgeschmack jetzt so stark in dem Fleisch präsent. Ist vielleicht für jemanden, der jetzt nicht so der große Wildfan ist, eine ideale Sache. Wenn man das nicht so stark will, sollte man schauen, dass man eher was Gezüchtetes bekommt. Das Fleisch vom Rotwild ist vielseitig verwendbar. Man kann zum Beispiel einen klassischen Hirschbraten machen, aber auch Gulasch, ein Steak oder Ragout oder noch so einige andere Sachen. Wie ich es jetzt zum Beispiel vom Rind her kenne, kann ich mit Rotwild durchaus machen. Das Ganze zählt übrigens zum Hochwild. Aber ich glaube, das habe ich hier schon erwähnt. Kommen wir zu einem Verwandten aus dem Niederwild und dem Reh. Das ist auch eine Hirschart. Das ist die im Gegensatz kleinste in Österreich lebende Hirschart, die es gibt. Das wird auch teilweise gezüchtet, aber wird auch noch viel geschossen. Es hat einen nicht so starken Geschmack wie das Rotwild. Es ist etwas dezenter und gleichzeitig auch feinfaseriger als Rotwild. Und auch das kann ich wieder vielseitig verwenden. Primär, so kenne ich, wird es verwendet für Ragouts oder Gulasch. Aber man kann zum Beispiel auch die Keule vom Reh wunderbar verarbeiten. Wenn das gezüchtete Rotwild noch immer zu stark ist, dem empfehle ich vielleicht mal ein Reh zu probieren, weil das noch eine Spur dezenter schmeckt. Aber ist trotzdem noch immer gut. Weitere Vertreter, die wir noch vom Hochwild hätten, wären zum Beispiel Gamsmuffel und Steinwild. Das Charakteristische bei diesen drei Gattungen ist, dass alle drei Tiere behorn sind. Mal abgesehen vom weiblichen Muffelwild, das trägt kein Horn. Und was die drei auch noch auszeichnet im Vergleich jetzt zu den vorigen Hirscharten, das Horn wird nicht, oder Geweih wird nicht abgeworfen. Das ist quasi im ständigen Wachstum. Wer schon mal einen ziemlich alten Steinbock gesehen hat, ja, der sieht, was für ein mächtiges Horn oder Geweih der trägt. Ich glaube, Horn nennt man es für richtig. Alle drei Rassen leben eher im gebirgigen Bereich. Gams und Steinwild findet man primär im alpinen Gebirge, sprich Tirol, Vorarlberg, Salzburg etc. in der Region. Und das Muffelwild ist eher im Mittelgebirge oder in den flacheren Gegenden anzutreffen. Alle drei haben gemeinsam, dass die jungen Tiere über ein äußerst zartes Fleisch verfügen. Ältere Tiere sind fester, aber dafür im Gegensatz wieder aromatischer als die Jungtiere. Was man auf alle Fälle bei diesen Tieren beachten sollte, wenn man das verarbeiten möchte, die haben vielleicht ein bisschen mehr Fett, so tranmäßiges Fett, und das sollte man auf alle Fälle entfernen, wenn man das Tier verarbeiten möchte. Also bevor es gebraten, gedünstet, was auch immer wird, dieses tranartige Fett wegschneiden, weil das würde sich negativ auf den Geschmack auswirken. Als besondere Delikatesse von den dreien gelten übrigens die Medaillons der Gams. Die sind wunderbar saftig und haben einen ganz angenehmen Wildgeschmack. Nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. habe ich schon ein paar Mal gegessen, schmecken echt total gut, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und wie es bei Medaillons üblich ist, ist auch bei denen hier das Fleisch extrem kurzfasig und somit ist das zergeht quasi auf der Zunge. Heutzutage nicht mehr so oft bejagt wäre der Auerhahn. Der zählt ebenfalls zum Hochwild und der ist im Geschmack ganz was Spezielles. Denn da ist der Auerhahn, vor allem bei den älteren Tieren, sehr harzig. Also wir kennen das vielleicht vom Rätsener, dem griechischen Wein, der hat einen harzigen Geschmack. Und es gibt auch noch andere Produkte, die so einen Geschmack haben. Ja, und der Auerhahn hat auch eben so eine Note. Ist natürlich nicht jedermanns Sache und von daher sollte man Auerhahn immer marinieren. Bei jüngeren Tieren ist das nicht so zwingend erforderlich, weil die haben dieses Harzige noch nicht drinnen. Also immer aber dennoch, auch die jüngeren Tiere, einen markanten Geschmack. Empfehlen würde ich den Auerhahn nur wahren Liebhaber vom Wild, denn wie gesagt, der hat einfach ein eigenes Aroma und das muss einem schon liegen. Heutzutage wird der Auerhahn nicht mehr gejagt, zum Glück auf der einen Seite, weil wenn man so durch die Wälder streift oder durchs Gebirge geht, trifft man die noch mal ganz selten. Somit ist das Fleisch schwer zu bekommen. Wenn man vielleicht einen Jäger kennt, kann man den darum bitten, aber wie gesagt, eher selten anzutreffen. Zum Glück gar nicht mehr in den Küchen von Österreich anzutreffen, aber der Tradition halber möchte ich es erwähnen, ist der Bär. Bär steht zum Glück unter Naturschutz, darf also mit nicht mehr aktiv bejagt werden. Aber zu Zeiten der Monarchie war das mehr oder weniger das Jagdtier schlechthin. Zählt, wie ihr vermutet, zum Hochwild dazu. Und der gilt als wirklich große Delikatesse. Vor allem die Tatzen der Bären sollen sehr, sehr gut geschmeckt haben. Und die wurden zunächst einmal, also gehäutet etc., dann gekocht und im Anschluss paniert. Aber auch Bärenkopf wurde seinerzeit verarbeitet und hat man mit Champignons gefüllt und dann eben dem Hochadel serviert. Aber ich kann es nicht oft genug erwähnen, zum Glück steht das wunderschöne Tier unter Naturschutz, darf nicht mehr bejagt werden. Nach wie vor bejagt werden, und ich würde es jedem empfehlen, wäre das Wildschwein. Das Wildschwein ist eigentlich ein ganz altes Wildtier, es ist ja schon mehrere Millionen Jahre alt, kann man sagen, und ist eigentlich ein direkter Vorfahre zu unserem bekannten Hausschwein. Wildschweine haben eine, das kommt ganz darauf an, wie man sieht, von den Tieren her eine positive und vom Menschen her vielleicht eine eher negative Weise, und zwar sind die sehr anpassungsfähig. Ja, und anpassungsfähig heißt, die ernähren sich halt auch mal gerne von unseren Feldern. Besonders beliebt sind da bei den Tieren eben Erdäpfelfelder oder Getreidefelder. Und wer schon mal sowas gesehen hat, kann sich's vorstellen, denn die Tiere graben mit ihren Rüsseln wie wild im Erdreich herum. Ja, und dadurch entstehen den Bauern große Schäden. Also die Bauern haben da in wildschweinreichen Regionen wirkliche Probleme in der Landwirtschaft. Und dadurch, dass die Tiere so gut ernährt werden, steigt natürlich die Population immer immens an. Ja, für die Tiere natürlich super. Eigentlich würden sich ja die Wildschweine von ganz anderen Sachen ernähren. So natürlicherweise würden sie zum Beispiel Schwarzwurzeln, Gräser, Klee, Eicheln, Bucheckern etc. essen. Aber da Wildschweine Allesfresser sind, kann dann durchaus mal auch ein Kleintier darunter fallen und teilweise sogar junge Rehkitze. Also das wusste ich selber nicht und bin ein bisschen erstaunt darüber. In den Küchen findet man hauptsächlich die Jungtiere von den Wildschweinen, denn die haben ein besonders zartes Fleisch und einen sehr angenehmen Geschmack. Den kann man jetzt direkt nicht so mit den anderen Wildarten vergleichen. Manchmal schmeckt schon, dass es wild ist, aber Wildschwein hat irgendwie einen eigenen Geschmack. Ich persönlich mag ihn total gerne, also ab und zu was mit Wildschwein ist schon, finde ich, recht was Feines. Es ist tief eigentlich in der österreichischen Küche verwurzelt. Es gibt total viele Rezepte mit Wildschwein. Auf der einen Seite wird es zum Beispiel so wie das Krähenfleisch, das ich euch vor einiger Zeit mal vorgestellt habe, zubereitet. Sprich, es wird in einer Sud gekocht mit Wurzelgemüse etc. Aber es werden auch die Stelzen verarbeitet, es wird Schweinebraten daraus gemacht etc. etc. Im Endeffekt kann man ja mit Wildschwein alles machen, was man auch mit dem Hausschwein machen kann. Ja, und eine besondere Delikatesse vom Wildschwein gibt es noch, und zwar die Wildschweinleber. Die soll angeblich einen ganz tollen Geschmack haben. Unter Leberliebhabern oder Fans von Innereien steht die ganz hoch im Kurs. Ich persönlich hatte sie noch nie, aber wenn es sich mal ergibt, werde ich sie vielleicht auch kosten. Ich würde sagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da habe ich doch ein bisschen überlegt. Denn ich habe mir gedacht, durch das ich erfahren habe, dass einer meiner Stammhörer, der Webanhalter, gerne ein Bäuschel ist, könnte ich doch ein Rezept für Hirschbäuschel präsentieren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Bäuschel habe ich doch erst vor kurzem behandelt und tut mir leid, ich präsentiere doch was anderes. Und zwar gibt es heute ein Hirschsteak mit Pilzen und Rosmarinpolenta. Für 4 Portionen benötigen wir 4 Stück Hirschsteak à 250 Gramm. Das nimmt man idealerweise von der Schale oder vom Rücken. Also wenn ihr das Fleisch kauft, schaut, dass ihr es von diesen Teilen bekommt. Weiters benötigen wir 6 Wacholderbeeren, etwas Thymian, Zimt, Salz, Pfeffer und Öl. Und für die Beilage benötigen wir so circa 500 Gramm frische Pilze. Da würde ich persönlich zum Beispiel Herrenpilz oder Steinpilz empfehlen. Im Endeffekt ist es euch überlassen, welcher Pilz euch einfach am besten schmeckt. Weiters benötigen wir 500 ml Gemüsebrühe, 250 ml Milch, 250 Gramm Polenta, 2-3 Esslöffel getrockneten gerebelter Rosmarin, 80 Gramm Parmesan oder Grana Padano, 100 Gramm Butter und etwas Salz. Im ersten Schritt müssen wir mal die Wacholderbeeren zerdrücken. Danach tupfen wir das Fleisch schön trocken, nehmen die zerdrückten Wacholderbeeren, den Thymian, den Zimt, Salz und Pfeffer und reiben unsere Steaks mal schön damit ein. Dann nehmen wir eine Pfanne, erhitzen die und geben ein bisschen Öl dazu. Ja, und da drin braten wir dann unsere Steaks schön von beiden Seiten an. Wenn die schon schön Farbe genommen haben, das kann ruhig ein bisschen dauern, heizen wir unser Backrohr auf so circa 70 bis 90 Grad auf und dann nehmen wir die Pfanne und stellen sie ins Backrohr und lassen es darin fertig garen. Alternativ könnte man das Ganze natürlich auch in der Pfanne machen, da würde ich dann aber mit weniger Temperatur reingehen, damit eben die Außenseite des Fleisches nicht so stark Farbe nimmt, damit das schön langsam vonstatten geht und brat's da fertig. Wie bereits vorhin erwähnt, wichtig ist, schaut bitte darauf, dass das Ganze durchgegart ist, um eben das Risiko auf Null zu bringen. Ja, während unser Fleisch so schön vor sich hingart, widmen wir uns die Pilzen. Die werden zunächst geputzt, in dicke Scheiben geschnitten und dann einfach von beiden Seiten mal gesalzen und gepfeffert. Ja, und das nehmen wir dann und können sie mit ein bisschen Öl anbraten, von beiden Seiten schön anbraten. Ja, und da hätten wir schon mal die erste Beilage fertig. Danach erwärmen wir die Brühe und die Milch und bringen das Ganze mal zum Kochen. Wenn das Ganze kocht, geben wir die Polenta hinzu, drehen sie sofort auf die niedrigste Stufe unseres Herds und da lassen sie wieder mal für so 5 bis 10 Minuten quellen. Die Zwischenzeit können wir nutzen, um unseren Käse zu reiben. Da sollten wir wirklich die feinste Stufe, die wir haben, vor der Reibe nehmen, damit wir ganz kleine Käseflocken erhalten. Ja, und dann können wir auch noch unsere Butter schön kleinwürfelig schneiden. Wenn die 10 Minuten nun vergangen sind, nehmen wir den Rosmarin, den Käse, die Butter und geben das Ganze mal zu unserer Polenta in den Topf und rühren schön kräftig um, damit sich das alles verteilt. Ja, und danach lassen wir das Ganze noch für weitere 15 Minuten quellen. Sollte die Polenta ein bisschen zu viel Wasser aufnehmen, sollte es auch schon vorher passieren, könnt ihr ganz einfach noch mit Gemüsebrühe nachgießen. Das ist überhaupt kein Thema, das kann man ruhig machen, wenn die einfach zu viel zieht. Ja, und nach den 15 Minuten ist eigentlich die Polenta schon fertig. Dann müssen wir das Ganze nur noch mit Salz abschmecken. Und dann kann ich es eigentlich schon mit meinen Pilzen und den Hirschsteaks servieren. Alternativ zum Hirschfleisch kann ich natürlich auch Reh oder Wildschwein oder was auch immer nehmen. Schmeckt sicherlich genauso gut. Ihr seht also, die Sachen, die man mit Wild machen kann, ist ja durchaus umfangreich. Ich kann es wirklich jedem nur mal empfehlen, es zu probieren. Wer sich nicht selber daran wagen möchte, es zu verarbeiten, der findet es eigentlich um die Jahreszeit in sehr, sehr vielen Gasthäusern. Solltet ihr noch Fragen zum Wild haben, dann könnt ihr mir wie immer diese gerne zuschicken, wie, ja, das gibt's natürlich im Abspann. Ja, und natürlich freue ich mich auch über nette Kommentare, konstruktive Kritik etc. Ob ihr mir das per Kommentar schickt, Twitter, E-Mail, das ist ganz euch überlassen. Und wer möchte, kann mich natürlich auch bei iTunes oder sonstigen Podcast-Plattformen bewerten. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören und wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.